Das war hier in der Musterkolonie des Imperialismus. Nach einer der 100 Nächte, randvoll mit besseren Argumenten. Ausdiskutiert auch Persönliches. Das ist gefährlich. Vorsichtig, das ist wichtig, sagten wir wieder Freundlichkeiten einander. Einer aus Nordkorea hatte meistens geschwiegen. Wir brachten ihn zur Station am Morgen, quer durch die Pfalz, und sahen die Wälder hinter geladenen Zäunen, die flüchtig getarnten Plätze, Fässer und Panzer, Hunde an Ketten vor grünem Beton, Eingänge zu den Stollen, die Rollbahn, die Stars and Stripes. Da sagte der, den wir unverschämt und naiv Genosse genannt hatten, klug hätten wir geredet, er habe gelernt, vieles sei auch ganz anders hier. Aber warum, so müsse er fragen, gäbe es noch die Wälder, die Plätze und Stollen, die Rollbahn, die Stars and Stripes, unversehrt hier? Was hätten wir dem Genossen antworten sollen?